Das Coronavirus ist ein Zufall, an dem niemand die Schuld trägt. Viren sind natürlich, sie sind überall. Dass es zu einer globalen Pandemie werden konnte, ist eine Folge der Globalisierung. Und dass die Häufigkeit, mit der Epidemien auftreten, sich in den letzten Jahren erhöht hat, könnte, manchen Annahmen zufolge, eine Folge der Zerstörung der Natur und der Erderwärmung sein. Letztere sind wiederum eine Folge des Kapitalismus. Dass manche Menschen an dem Virus sterben und manche es nicht einmal bemerken, ist ebenfalls ein Vorgang, der innerhalb von Körpern geregelt wird, der also auf Zufall und Natur beruht, aber genauso eine Folge des Kapitalismus ist. In den USA sind Schwarze anteilsmäßig häufiger gestorben als Weiße, weil Rassismus für wirtschaftliche Benachteiligung und Armut sorgt, woraus wiederum gesundheitliche Benachteiligung entsteht. Und die Menschen, die auf der ganzen Welt alles am Laufen halten, weil sie ihrer Arbeit wegen nicht zu Hause bleiben können und deshalb ihre Gesundheit riskieren, sind vor allem Frauen. Also diejenigen, die immer noch weniger verdienen. Durch die Pandemie sind Ungerechtigkeiten so wahnsinnig offensichtlich geworden, dass es fast grotesk ist, wie sie sich zuvor verbergen ließen. Es ist also Zeit, daran zu zweifeln, ob das alles gut und richtig so ist, wie es ist. Aus dem Zweifel könnte Wut entstehen und aus der Wut Visionen.